Die Struktur ist lose, offen. Die Dramaturgie entspricht den Konzepten des epischen Theaters. Direkte Publikumsansprache. Die Dialoge sollen weniger eine Geschichte transportieren als Meinungen vermitteln und den Zuschauer zum Nachdenken und Reflektieren bringen. Bin ich dieser Henry oder diese Verena? Akt 1. Die Figuren werden Szene für Szene vorgestellt. Sie transportieren keine Geschichte, sondern entsprechen gesellschaftlichen Rollenvorstellungen. Szene 1. Christian betritt die halbherzig als Wald dekorierte Bühne. Er wendet sich an das Publikum, stellt fest, dass er sich hier in einem Wald befindet, bleibt ruhig und sachlich. Er findet es hier zwar sehr schön, jetzt reicht es ihm aber, er wird sich nun auf die Suche nach einem Weg aus dem Wald heraus machen. Er geht ab. Szene 2. Verena betritt die Bühne, sie wirkt panisch, verstört, schreit mehr, als dass sie redet, halb in Richtung Publikum, dieser verdammte Wald macht ihr Angst, sie will hier sofort raus. Sie geht ab. Szene 3. Henry betritt die Bühne. Er wendet sich mit großer, fast gönnerhafter Geste an das Publikum. Der Mann hat offensichtlich was zu sagen. Er erklärt detailreich, dass dies ein Wald ist, was dies für ein Wald ist, dass er Immobilienmakler ist, was an diesem Job so spannend ist. Und übrigens ist er hier aus freien Stücken und bereit, jedem gerne zu zeigen, wie man aus diesem Wald wieder herauskommt. Er kennt sich aus. Er geht jetzt noch ein bisschen spazieren. Man soll ihn einfach rufen, wenn man eine Frage hat. Er geht ab. Szene 4. Eine Gruppe von 5 bis 8 Leuten läuft über die Bühne. Ihre Blicke sind auf Handys und Landkarten gerichtet. Sie ignorieren das Publikum. Man hört allerdings, dass sie schwer damit beschäftigt sind, herauszufinden, wer geografisch am besten bewandert ist. Einige diskutieren auch, ob es effektiver wäre, das GPS auf nur einem Handy zu aktivieren. Sie gehen ab. Szene 5. Anna betritt die Bühne. Sie entschuldigt sich für die Verspätung, für das Chaos, für die Dunkelheit. Es ist überraschend hell für einen Wald, aber das ändert nichts für Anna. Sie entschuldigt sich für ihre leichte Verwirrtheit. Außerdem würde sie hier gerne raus. Das tut ihr auch leid, weil eigentlich wollte sie ja kommen, aber jetzt möchte sie gerne wieder gehen. Blöderweise weiß sie den Weg aus dem Wald nicht. Dafür bittet sie auch um Verzeihung und dafür, dass sie jetzt weiter muss. Sie geht ab. Akt 2. Die Figuren treffen sich. Ihre Handlungen, die durch ihre Rollen geprägt werden, überschneiden sich und sorgen für Konfliktsituationen. Die zu vermittelnden Rollenbilder werden vertieft, indem die Reaktionen aufeinander gezeigt werden. Szene 1. Verena und Anna kommen gemeinsam auf die Bühne. Verena schreit immer noch panisch. Es ist richtig anstrengend und Anna sagt ihr das auch, entschuldigt sich wortreich beim Publikum für das hysterische Geschrei. Verena schreit, dass sie die Klappe halten soll, dieser verdammte Wald. Sie gehen schreiend und sich entschuldigend ab. Szene 2. Christian und Henry betreten die Bühne. Christian ist sichtlich genervt. Henry erklärt ihm gerade, warum die Tannen ihre Blätter nicht verlieren und dass es gar nicht Blätter heißt, sondern Nadeln. Christian will etwas sagen, aber Henry lässt ihn nicht zu Wort kommen, weil er Christian sagt, wenn Christian etwas sagen will, nur raus damit. Christian schaut kurz flehend ins Publikum, aber was soll er machen? Besser als Henry kennt er den Weg aus dem Wald auch nicht. Sie gehen ab. Szene 3. Die Gruppe kommt wieder auf die Bühne. Es haben sich 2 kleine Grüppchen gebildet. Sie wenden sich ans Publikum, deuten auf die jeweils andere Gruppe und beschuldigen sich gegenseitig im Chor der Inkompetenz. Sie gehen ab. Akt 3. Der polarisierende Antagonist tritt alleine auf und beendet die Vorstellungsrunde. Es entwickelt sich so etwas wie eine Handlung oder Spannung, weil Henry alleine im Mittelpunkt steht, das Bühnenbild kontextualisiert und am Ende der Szene auf der Bühne bleibt. Henry kommt auf die Bühne und erklärt wortreich, dass das gar kein Wald ist, sondern ein Spiegelbild der Gesellschaft und die Bäume sind die vielen Menschen, zwischen denen man sich nicht zurechtfindet. Er hat Verständnis dafür, dass man das nicht sofort versteht. Nachdem das jetzt gesagt ist, kann man das Ganze jetzt abbrechen, meint er. Ist ja alles nur ein Spiel und eine Bühne, hat ja Shakespeare schon gesagt. Aber anstatt abzugehen, setzt er sich auf den Boden und redet weiter, bleibt aber in der Waldmetapher und klärt das Publikum über Flora und Fauna des Waldes auf. Es wird dunkel. Akt 4. Die anderen Figuren treten zu Henry und bauen die Handlung weiter aus. Die Spannung, die in Akt 3 entsteht, wird kurz aufgenommen und dann fallen gelassen. Eine Publikumsansprache beendet das Stück und fordert die ZuschauerInnen indirekt dazu auf, die Rolle des Henry und dessen Wertvorstellungen in sich selbst zu suchen. Die Waldmetapher wird ironisiert, um das Publikum mit dessen Kopplung an den gesellschaftlichen Diskurs zu konfrontieren. Henry sitzt immer noch am Boden und redet wie ein Wasserfall. Er hat alles verstanden, aber die anderen nicht. Fast niemand eigentlich. Er versucht, alles zu erklären, scheinbar hat er nicht mehr viel Zeit. Die anderen Personen kommen auf die Bühne und umringen Henry. Sie hören ihm eine Weile zu, dann packen sie ihn, sanft aber bestimmt, und tragen ihn, während er immer weiter redet, von der Bühne. Zurück bleibt nur Verena. Sie entschuldigt sich beim Publikum, es sei immer dasselbe mit Henry. Sie haben einfach noch keinen Weg gefunden, um mit ihm zurechtzukommen, außer ihn am Ende des Stücks von der Bühne zu tragen. Es tut ihr leid, dass alles so kommen musste, aber das Stück ist jetzt leider vorbei. Und ja, die Sache mit dem Wald und der Gesellschaft, da hatte Henry schon recht, aber das war ja auch offensichtlich.